Hallöchen, herzlich willkommen bei meiner allerersten Podcast-Folge hier bei dem Goldene Zeiten Podcast, der Podcast für junge Menschen, die sich mehr Selbstliebe, Zufriedenheit und Lebensglück wünschen. Ja, wie schon gesagt, es ist meine allererste Podcast-Folge und ich freue mich total, dass du mit dabei bist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wie du hoffentlich schon in dem Titel gelesen hast, geht es heute um Selbstvertrauen. Okay, starten wir direkt in die Folge. Als erstes erstmal eine Definition von Selbstvertrauen. Was ist Selbstvertrauen eigentlich? So, Selbstvertrauen ist das Vertrauen in die eigenen Kräfte und Fähigkeiten und die emotionale Bewertung und der Eindruck, den man von sich selbst hat. Okay, ich lasse dir kurz Zeit, das auf dich wirken zu lassen. Verarbeite das kurz. Selbstvertrauen ist das Vertrauen in die eigenen Kräfte und Fähigkeiten und der emotionale Eindruck, den man von sich selbst hat. So, vielleicht fragst du dich jetzt, ja, warum ist das denn wichtig? Was soll ich denn mit dem Selbstvertrauen? Wieso ist es von Bedeutung für meine persönliche Weiterentwicklung? Ja, und darauf gibt es eigentlich eine ganz einfache Antwort, denn das Selbstvertrauen ist stark verbunden mit der Beziehung, die man zu sich selbst hat. Und diese Beziehung zu sich selbst ist enorm wichtig, weil man mit sich selbst einfach die meiste Zeit seines Lebens verbringt. Du verbringst mit dir selbst mehr Zeit als mit jedem anderen Menschen. Genau, und jetzt stelle ich mal folgende These auf. Selbstvertrauen ist eine elementare Voraussetzung für ein glückliches Leben. Lass das wieder kurz auf dich wirken. Und schätz mal selbst ein, ob das stimmen könnte. Meiner Meinung nach ist es einfach so. Selbstvertrauen ist die elementare Voraussetzung für ein glückliches Leben. Denn, wie ich ja davor schon gesagt habe, ist es eng verbunden mit der Beziehung zu dir selbst. Und diese ist enorm wichtig, habe ich auch schon eben erklärt. Und ich denke, dass du nur ein glückliches Leben führen kannst, wenn du mit dir selbst im Reinen bist, wenn du dich selbst magst und dir selbst vertraust. So, und das ist jetzt wieder der Bogen zu dem eigentlichen Thema, nämlich dem Selbstvertrauen. Das wollen wir heute besprechen. Okay, jetzt weißt du also, warum Selbstvertrauen so wichtig ist. Und am Anfang habe ich dir auch gesagt, was Selbstvertrauen eigentlich bedeutet. Aber ich glaube, das kann auch jeder einfach für sich selbst einschätzen. So, jetzt geht es weiter mit meinen Tipps, die ich für dich habe, um einfach ein besseres Selbstvertrauen aufzubauen und damit gleichzeitig auch eine bessere Beziehung zu dir aufzubauen. Okay, Punkt 1. Stärken kennenlernen und diese akzeptieren. Warum ist das wichtig? Weil du deine Stärken kennen musst, um dir selbst zu vertrauen. Ganz einfache Antwort. Du solltest dich auf deiner Reise der persönlichen Weiterentwicklung einfach mit deinen Stärken und auch mit deinen Schwächen beschäftigen und diese ganz genau kennen. Am besten, du nimmst dir jetzt gleich sofort ein Blatt Papier zur Hand und schreibst, also wenn du das noch nicht getan haben solltest, schreibst dir mal deine Stärken und Schwächen auf. Also nimm dir ruhig ein bisschen Zeit und frag dich, was kann ich eigentlich gut? Und falls dir da nicht direkt was einfällt, dann frag Menschen, die dir wichtig sind, die dir nahestehen und frag sie, zum Beispiel deine Mama, hey Mama, Was kann ich eigentlich gut? Was schätzt du an mir? So kannst du dann Stück für Stück dich selbst besser kennenlernen. Du lernst deine Stärken kennen. Und dann im nächsten Schritt musst du oder solltest du, ich mag dieses Wort müssen nicht, du solltest deine Stärken und vor allem auch deine Schwächen akzeptieren und diese für dich nutzen. Weißt du, jeder Mensch kann etwas anderes besonders gut. Und es ist total okay und es ist total normal, dass du manche Dinge vielleicht nicht so gut kannst. Vielleicht bist du nicht gut in Mathe oder du kannst dich nicht gut ausdrücken. Alles nur Beispiele, aber dafür kannst du vielleicht ein ganz tolles Instrument spielen und du bist allgemein total musikalisch begabt. Das ist bei jedem etwas anderes. Jeder kann etwas anderes gut und das ist auch gut so. Aber es ist einfach nur wichtig für sich selbst, dass man das weiß. Also du solltest wissen, was du gut kannst, was dir Spaß macht, was dir Freude bringt, bei welcher Tätigkeit dein Herz aufgeht. Und wieder den Bogen zum Selbstvertrauen. Wenn du das weißt, wenn du weißt, worin du gut bist, dann kannst du dir selbst auch vertrauen und besonders dich diesen Aufgaben widmen, die deinen Stärken entsprechen. Und dann wirst du Erfolge erzielen. Und dies steigert wiederum das Selbstvertrauen. Ich hoffe, ich konnte es jetzt einigermaßen gut für dich erklären. Ich gebe stets mein Bestes. Okay, kurz durchatmen. Wir kommen zu Punkt 2. Also zum zweiten Tipp, den ich für dich habe, um dein Selbstvertrauen zu stärken. Und dieser ist auch eng verbunden mit den Stärken und Schwächen, worum es in Tipp 1 ging. Genau, dieser Punkt 2 lautet Gedanken beobachten und hinterfragen. Was bedeutet das? Also, wir Menschen denken den ganzen Tag, oft unbewusst, manchmal auch bewusst, weil wir über eine bestimmte Sache nachdenken müssen, aber wie schon gesagt, oft ist das Ganze unbewusst. Und ja, ich möchte dich bitten, einen Tag lang mal mehr Bewusstsein in dein Denken zu bringen. Und ich möchte dich dazu auffordern, einen Tag ganz gezielt deine Gedanken zu beobachten. Also, stell dir immer mal wieder am Tag selbst die Frage, was denke ich gerade? Und leg dabei besonders den Fokus darauf, was du über dich selbst denkst. Sind das solche Gedanken wie, oh, ich sehe heute total doof aus und ich fühle mich so unwohl und alles ist so doof und das Leben ist gegen mich und sowieso ist irgendwie alles blöd? Oder sind das Gedanken wie, oh, ich habe heute richtig Lust, irgendwas zu erschaffen und was Sinnvolles zu tun und ich kann mein Leben selbst bestimmen. Ist es sowas oder eher Ersteres? Beobachte dich da mal wirklich selbst. Und du hast schon anhand meiner Beispiele gesehen, das sind ganz andere Ansichtsweisen. Und diese Ansichtsweisen beeinflussen natürlich dein Leben und dein Handeln. Und wieder den Bogen zum Selbstvertrauen, wenn du was Gutes über dich selbst denkst, dann hast du automatisch mehr Selbstvertrauen. So, genau. Und der zweite Schritt von Tipp 2 ist, nachdem man die Gedanken beobachtet hat, diese zu hinterfragen. Also im besten Fall hast du dir so die drei wichtigsten Gedanken, die du den Tag über gedacht hast, aufgeschrieben und schaust dir diese dann am Abend an. Du schaust dir deine Gedanken an und hinterfragst. Dabei bist du ganz ehrlich zu dir selbst. Du hinterfragst das, was da steht. Wenn du zum Beispiel den Gedanken aufgeschrieben hast, ich bin nicht wertvoll. So, was machst du dann damit? Du liest dir diesen Satz durch und du gehst tief in dein Inneres und hinterfragst, stimmt das? Stimmt dieser Satz, ich bin nicht wertvoll? Stimmt das? Ist das wirklich meine Realität? Ist es wirklich so? Und wenn du diese Frage, bin ich wertvoll, nicht selbst mit Ja beantworten kannst, dann möchte ich dir jetzt was sagen. Und ich bitte dich, sehr gut zuzuhören. Du bist wertvoll und du bist genug. Du bist gut, genauso wie du bist. Und du hast alles, was du brauchst. Du bist einzigartig. Lass dir von niemandem etwas anderes einreden. Du bist gut, so wie du bist. Nimm dir bitte kurz Zeit und verinnerliche das wirklich für dich. Versuche wirklich diesen Satz von mir zu glauben, denn es ist so. Es entspricht zu 100% der Wahrheit. Du bist genug. Okay, kommen wir zu Tipp Nummer 3, der allerdings wieder sehr stark mit dem vorherigen Tipp zu tun hat. Und zwar geht es bei Tipp 3 um neue Glaubenssätze. Und das, was ich dir eben gesagt habe, das waren schon solche Glaubenssätze. Aber jetzt gehe ich noch ein bisschen näher darauf ein. Also, um dein Selbstvertrauen zu stärken, ist es von sehr, sehr großer Wichtigkeit, dir neue Glaubenssätze einzupflanzen. Wirklich in dein Gehirn einzubrennen, sodass sie zu deiner Realität werden, sodass du sie wirklich glaubst. So, und jetzt bist du an der Reihe. Jetzt kannst du dir neue, positive Glaubenssätze ausdenken. Und diese schreibst du dir bitte auf. Wenn du gerade selbst keine Inspiration findest, dann nenne ich dir jetzt einfach mal ein paar Beispiele. Und zwar heißt es sowas wie: Ich bin genug. Habe ich ja eben schon gesagt, gell? Also die gehören dann natürlich auch dazu, die ich eben schon gesagt habe. Und weiter wie sowas: Ich bin selbst für mein Leben verantwortlich. Ich vergleiche mich nicht mit anderen, sondern nur mit der Person, die ich gestern war. Ich bin toll und richtig und wertvoll, so wie ich bin. Genau, das sind solche positiven Glaubenssätze. Du kannst aber auch gerne andere für dich nehmen. Das Wichtigste ist einfach nur, dass diese voller positiver Energie sind und dass es sich gut anfühlt, wenn du diese Glaubenssätze aussprichst oder denkst. Okay. Genau, und wie schon gesagt, es ist wichtig, dass du dir diese Glaubenssätze aufschreibst. Du kannst sie dir auch gerne mehrmals aufschreiben. Und mach das zum Beispiel auf Klebezettel und häng sie dir an die Tür oder an den Spiegel, sodass du sie ständig siehst. Dass sie sich wirklich, wie ich vorhin gesagt habe, in dein Gehirn einbrennen. Dass du das glaubst. Und somit jetzt wieder zurück den Bogen zum Selbstvertrauen. Wenn du voll mit dieser positiven Energie durch die Glaubenssätze bist, dann stärkst du damit automatisch dein Selbstvertrauen. Und das ist ja unser Ziel. Kommen wir zu Punkt 4. Und der ist zugegeben ein bisschen anders als die anderen Tipps, aber dennoch sehr wichtig. Und ich will dich jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Dieser Tipp lautet: Komfortzone verlassen. Was meine ich damit? Jeder von uns Menschen hat eine bestimmte Komfortzone. Die Tätigkeiten, bei denen Tätigkeiten einbegriffen ist, die man gerne tut und für die man keine Überwindung aufwenden muss. Und die einem locker von der Hand gehen, die nicht schwer sind. So, das ist deine Komfortzone. Und der Tipp besagt ja: Verlasse genau diese Komfortzone. Denn dann wächst du. Dann bekommst du mehr Selbstbewusstsein und auch Selbstvertrauen. Und darum geht es ja. Also, habe den Mut, Dinge zu tun, die dir vielleicht nicht so leicht fallen und die ein bisschen Überwindung kosten. Und ja, für die du dich wirklich anstrengen musst. Aber wenn du solche Dinge dann erstmal geschafft hast, dann fühlst du dich einfach großartig. Und darum geht es. Denn umso mehr oder umso öfter du dich großartig fühlst, umso größer wird dein Selbstvertrauen. Und das hat überhaupt nichts mit Arroganz oder Eitelkeit oder sonst was zu tun, sondern es ist einfach nur dein inneres Vertrauen in dich selbst. Und wie die Definition ja gesagt hat, das Vertrauen in die eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Darum geht es. Mach dir das jetzt bitte nochmal bewusst. Gut, nun kommen wir zu meinem fünften und gleichzeitig letzten Tipp. Dieser lautet: Lass Menschen in dein Leben, die ein sehr gutes Selbstbewusstsein bzw. Selbstvertrauen haben, und lerne von diesen Menschen. Wie kannst du das anstellen? Am besten, du fängst erstmal bei deinem Umfeld an. Schau dir mal dein Umfeld an. Schau dir deine engsten Freunde an. Wie sind die so? Sind die positive Menschen? Haben die ein gutes Selbstvertrauen? Wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, dann orientier dich an ihnen. Sprich mit ihnen. Frag sie, wie machst du das? Was hilft dir dabei, ein gutes Selbstvertrauen zu haben? Und lerne so von ihnen. Lass sie deine Mentoren und Vorbilder sein. Oder wenn du vielleicht nicht so ein solches Umfeld hast, dann schau ein bisschen weiter. Instagram ist dafür zum Beispiel ein wundervolles Tool. Du kannst Leute abonnieren, die dich inspirieren und die dir ein gutes Gefühl geben und von denen du denkst, dass sie eine positive Ausstrahlung haben und die auch gutes Selbstvertrauen haben. Versuch dich wirklich mit diesen Menschen zu umgeben. Egal, ob das jetzt in deinem unmittelbaren Umfeld ist oder eben übers Internet. Du kannst auch gerne solche Menschen, die du im Internet bewunderst, anschreiben. Die meisten freuen sich dann total, wenn man sowas schreibt wie: Oh, ich finde dich total cool, du strahlst eine positive Energie aus und ich bewundere dich dafür. Dann freuen die sich meistens und schreiben dir zurück und sagen: Oh, vielen Dank, das freut mich total, dass du mich so siehst. Und damit gibst du dann erstens der Person ein gutes Gefühl und aber wiederum auch dir selbst. Und du selbst wirst mit der Zeit immer mehr darauf programmiert, positiv zu denken, positive Glaubenssätze zu haben. Du wirst diese installieren oder einpflanzen, wie ich vorhin so schön gesagt habe. Und ja, somit wirst du Stück für Stück dein Selbstvertrauen stärken. Mach dir dabei bitte bewusst, das passiert nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess. Es braucht wie alles im Leben seine Zeit. Und das ist auch total okay. Lass dir diese Zeit, aber sei dir bewusst, dass es einfach leichter ist, wenn du positiv denkst. Und deswegen ist es so wichtig. Und ja, ich möchte dir mit dieser Podcast-Folge auf den Weg geben, dass es sich wirklich lohnt, sich auf diese Reise zu begeben, das Selbstvertrauen zu stärken, weil es sehr viele Dinge leichter macht. Und es ist etwas Grundlegendes, was einfach unglaublich wichtig ist. Ich hoffe, diese Message ist bei dir angekommen und du bist jetzt voller positiver Energie und hast richtig Bock, heute irgendwas umzusetzen. Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Erfolg dabei. Und ja, ich freue mich total, wenn du auch in meine nächste Podcast-Folge hörst. Ja, bis dann. Du bist das Licht. Und jetzt ist deine goldene Zeit. Mach was draus. Tschüss.